Es ist 9 Uhr. Antenne Bad Kreuznach aktuell. Nachrichten aus der Rhein-Nahe-Region, Deutschland und der Welt. Mit Tobias Zapp, schönen guten Morgen. Spektakulärer Feuerwehreinsatz am Abend in Bad Kreuznach. Mitten auf der Salinenstraße hatte ein Auto in Flammen gestanden. Wie der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr, Alexander Jodeleit, mitteilt, war es auf der Salinenstraße in Höhe des Parkhauses Badeallee zu dem PKW-Brand gekommen. Während der Fahrt war das Auto eines Mannes plötzlich ausgegangen und hatte im Motorraum angefangen zu brennen. Innerhalb weniger Minuten stand das Auto im Vollbrand und qualmte ziemlich heftig. Der Fahrer hatte den Wagen zu diesem Zeitpunkt aber bereits verlassen. Im Einsatz war der Löschbezirk Süd. Die Löschkräfte hatten die Flammen recht schnell unter Kontrolle. Der Autofahrer wurde mit einem Schwächeanfall an den Rettungsdienst übergeben. Nach einer Dreiviertelstunde war der Einsatz beendet. Die OIE AG unterstützt auch zukünftig das Kulturfestival Ida Oberstein leuchtet. Oberbürgermeister Frank Frühauf und OIE-Vorstand Rainer Boost haben gestern die Partnerschaft um weitere 3 Jahre verlängert. Frank Frühauf, Oberbürgermeister der Stadt Ida Oberstein, am Antennenmikro. Da sind wir mehr als froh drüber, so einen Partner an der Seite zu haben, um das kulturelle Angebot an dem Mittelzentrum an der Oberen Nahe einfach so aufrechterhalten zu können und Gemeinschaft Zukunft zu starten und für die Bürgerinnen und Bürger ein großes, vielfältiges Angebot über das ganze Jahr auf den Weg zu bringen. Müssen wir uns recht herzlich bedanken dafür, dass diese Kooperation für die nächsten Jahre wieder auf den Weg gebracht worden ist. Unter dem Sommerkulturfestival Ida Oberstein leuchtet, werden die Veranstaltungen wie Jazztage, Theatersommer und das Straßentheaterfestival zusammengefasst. Und jetzt das Neueste aus Deutschland und der Welt. Mit Klaus Bente, guten Morgen. Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, hat sich im Fall einer Nichteinigung in der Nacht zum Freitag gegen eine Verlängerung der Jamaika-Sondierungen ausgesprochen. Wenn man nach 3 Wochen Verhandlungen nicht sagen kann, dass man ein stabiles Regierungsbündnis miteinander eingehen kann, dann helfen auch 3 weitere Tage nicht weiter, sagte Kramp-Karrenbauer der Rheinischen Post. Arbeitgeberpräsidentin Okrama wirft der IG Metall im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie Realitätsverlust vor. Die Vorstellungen der IG Metall sind völlig weltfremd, sagte Kramer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Metall- und Elektroindustrie leidet schon heute unter Fachkräftemangel. Wenn es jetzt zu Arbeitszeitverkürzungen kommt, wird es dieser wichtigen Branche in Zukunft nicht mehr so gut gehen wie heute. Arbeitgeber und IG Metall hatten gestern ihre Tarifverhandlungen für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie begonnen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass Mitarbeiter ihre Wochenarbeitszeit künftig vorübergehend auf 28 Stunden reduzieren können. Wölfe könnten in Deutschland in Zukunft leichter abgeschossen werden. Die so wörtlich Entnahme verhaltensauffälliger Tiere ist ein zentraler Punkt in einer nationalen Strategie zum Umgang mit dem Wolf, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Thema kommt in der Umweltministerkonferenz heute und morgen in Potsdam auf die Tagesordnung. Das Bundesamt für Naturschutz hat dazu einen Empfehlungskatalog erarbeitet. Der Fondsmanager Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Union Investment hat die Beteiligung von Cerberus an der Deutschen Bank begrüßt. Das ist ein positives Signal. Damit hat die Deutsche Bank einen strategischen Ankerinvestor, der sich aktiv einbringen kann und durch Sachkenntnis überzeugt, sagte Speich dem Handelsblatt. Cerberus ist auch an der Commerzbank mit 5% beteiligt. Das hatte an den Finanzmärkten Fusionsspekulationen mit Blick auf die Deutsche und die Commerzbank ausgelöst. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. Der Verkehrsservice. Um 8:03, schönen guten Morgen auf die Straßen. Im Berufsverkehr bitte vorsichtig fahren auf der Winzenheimer Straße Richtung Innenstadt. Da gibt's teilweise stockenden Verkehr, auch wenn Sie über den Brückes reinfahren, da ist es ein bisschen voller. Und auch auf der Gensinger Straße auf Höhe der Reifenwerke, da kann's auch ein bisschen voller werden heute Morgen. Bitte hier auch einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen, jetzt noch im Berufsverkehr. Wenn Sie sonst noch was sehen, Staus oder Blitzer entdecken, Sie können uns gerne anrufen und es uns melden unter der 08000 4x die 833 oder Sie schicken uns eine Sprachnachricht ganz einfach per WhatsApp ins Studio an die 0152 33 4x die 8 33. Gute Fahrt und kommen Sie sicher an, bitte, ja? Der schnellste Verkehrsservice am Rhein und Nahe. Mit dem Salinenbräu. Lecker, frisch und hausgebraut. Das Original aus dem Brauwerk. Überall im Handel. Das Antennewetter. Ja, ist grau heute an diesem Donnerstag. Jetzt am frühen Morgen geht es wieder mit einigen Wolken los. Es hält sich teilweise auch noch richtig zäher Frühnebel rund um Bad Kreuznach und Niederoberstein. Und da, wo dieser Schleier hängt, dieser graue, ja, da bleibt es heute auch erstmal so. Andernorts kann dagegen aber auch bis zum Mittag noch mal kurzzeitig die Sonne so ganz für ein paar lichte Momente vorbeischauen. Das Ganze bei Temperaturen an der oberen Nahe bis 6 Grad, an der unteren Nahe, da geht's auf 7 Grad nach oben. Die Temperaturen jetzt aktuell liegen sie bei 4,7 Grad in Seibersbach in der Sohnwaldstraße, 3,9 Grad in Weierbach an der Felsenmühle, 3,7 Grad in Niederoberstein und 4,8 Grad aktuell in Bad Kreuznach am Kornmarkt. Das Antennewetter. Mit Schad Bad Kreuznach. Ihr Servicebetrieb rund ums Auto für Qualität und höchsten Sicherheitsanspruch. Autohaus Schad Bad Kreuznach. 88,3. Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Mit dem Autohaus Meuchel Reifenwechsel. Winterreifen pünktlich zur kalten Jahreszeit. Ihr Nissan Autohaus Morchel in Sprendlingen. Schönen guten Morgen in die Region. 9:05. Die Jamaika-Verhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen wollen in der Nacht die letzte Hürde für ein gemeinsames Sondierungspapier abräumen. Das haben Sie ja eben bei uns auch in den Nachrichten schon gehört bestimmt. Und darum geht's heute Morgen auch bei unserer Super Merkel, denn da werden schon mal harte Geschütze aufgefahren. Was ist in der Kiste, Seehofer? Ein paar hundert Stück Seife. Wozu? Falls das gleich wieder ständig heißt, eine Hand wäscht die andere. Ja, also wir dürfen gespannt sein. Gleich die Comedy von unserer Super Merkel aus Berlin. Und natürlich auch die Ausgehtipps. Musik jetzt von den Pet Shop Boys, It's a Sin. Außerdem Calvin Harris und Pharrell Williams. Zusammen mit Katy Perry. Damit geht's jetzt in diese Stunde hinein. Fields heißt dieser Titel. Der geht echt ins Ohr. Ich bin Heiko Gille. Schönen guten Morgen. Antenne Bad Kreuznach. Die Pet Shop Boys jetzt aus Sinn hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen. Was geht ab an Rhein und Nahe? Die Ausgehtipps für die Region. Die wohl berühmteste Holzpuppe der Welt verzaubert heute und morgen wieder Kinder und Kindgebliebene ab 4 Jahren. Das Theater Liberi bringt die Abenteuer rund um Pinocchio als Musical auf die Bühne. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr im Stadttheater Ida Oberstein und die Karten kosten 22 Euro, ermäßigt sogar nur bis zu 17 Euro. Sie wollen ein Verbrechen hautnah erleben? Ja, dann Bühne frei für ein mörderisches Klassentreffen. Während Sie ein 4-Gänge-Menü genießen, werden Ihnen verdächtige Dramen, Witz und Motive serviert. Und wer am Ende den Mörder findet, ja, das können Sie dann morgen Abend ab 19 Uhr erleben im Hotel Kautzenburg. Karten gibt es für 54 Euro beim Veranstalter. Wir wünschen viel Spaß. In Bad Kreuznach findet das Ganze statt. Heute können Sie im Café 22 in Erinnerungen schwelgen. Mit Fotos aus den 50ern und 60ern können Sie sich über gute alte Zeiten austauschen. Halt einfach erzählt Tschüss. Los geht's um 18.30 Uhr im ehemaligen Sitzungssaal im alten Rathaus in Bingerbrück. Und der Eintritt, der ist selbstverständlich frei. Und heute präsentiert der Fotograf Wilfried Porcher eine Auswahl seiner schönsten Naturaufnahmen. Als Beamer-Projektion werden Bilder der vergangenen 20 Jahre gezeigt. Es geht um 19 Uhr los in der Kurhausstraße 22 bis 24 in Bad Kreuznach. Schicken auch Sie uns Ihre Ausgetipps an info@antenne-kh.de. Die Ausgetipps wurden Ihnen präsentiert vom Bäderhaus Bad Kreuznach. Die Saunalandschaft für Ihren Entspannungsurlaub an der Nahe. www.bäderhaus.de. Find my bed. Those are the ghosts rolling up the coast, messing with the memories in my head. Seems funny though, no one seems to know. They run me out and hung me up to dry. Lost love's an itch, a sinner and a witch. I hate you but I hate to see you cry. I don't wanna see you go, but I don't wanna see you. I don't wanna see you go, but I don't wanna see you. Some are fast, some are mean, some are somewhere in between. And it makes me think of you, don't wanna see you, but I do. Some are fast, some are mean, some are somewhere in between. Makes me think of you, don't wanna see you, but I don't wanna see you go, don't wanna see you. Slap on the wrist, one more for the list, the ways you burn me deep down to my core. Those petty jokes are more than subtle pokes, said it all a million times to show. I don't wanna see you go, but I don't wanna see you. I don't wanna see you go, but I don't wanna see you. Some are fast, some are mean, some are somewhere in between. And it makes me think of you, don't wanna see you, but I do. Some are fast, some are mean, some are somewhere in between. Makes me think of you, don't wanna see you. Some are fast, some are mean, some are somewhere in between. It makes me think of you. Some are fast, some are mean, some are somewhere in between. It makes me think of you. Don't wanna see you go. Don't wanna see you. Don't wanna see you go. Don't wanna see you. See you. ein bisschen Herbstblues, muss mal sein, ne? Ein Sender, alle Hits, Lion's Head mit See You hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen in die Region. Bitte fahren Sie vorsichtig heute Morgen. Es war eine kalte Nacht und stellenweise kann es auf den Straßen auch immer noch ein bisschen glatt oder rutschig sein. Vielleicht liegt irgendwo Herbstlaub herum oder so. Also bitte aufpassen, dass nichts passiert. Wenn Sie sonst noch was gesehen haben, Staus oder Blitzer sehen, rufen Sie uns doch einfach gerne an auf der 08000 4x die 8 33. Gute Fahrt für Sie. Außerdem, das Wetter heute, naja, ich komme ja nicht drum herum. Ich muss drüber reden, auch wenn ich es eigentlich gar nicht so mag. Ne? Geht heute Morgen noch ziemlich grau los, mit einigen Wolken, aber auch Nebel an Rhein und Nahe. Aber es gibt ein paar Lichtblicke. Später kann hin und wieder in der Region auch mal so ganz kurz die Sonne vorbeigucken. Das Ganze bei Tageshöchstwerten bis 7 Grad. Bleibt also weiterhin frisch mit einstelligen Temperaturen. Gleich für Sie unsere Super Merkel. Wir lachen ein bisschen in diesen Donnerstag hinein mit Third Eye Blind. Sammy Jumped Live geht's gleich auf der musikalischen Seite weiter. 9.20 Uhr, schönen guten Morgen. Kalender sagt Herbst, Wetter sagt Winter. Ich sag Frühlingsgefühle. Do your thing. Der neue Seat Arona, der kompakte City-Crossover jetzt bei deinem Seat-Partner. Jetzt mit Rewe gemeinsam Teller füllen. Durch den Kauf einer Spendentüte für sozial benachteiligte Menschen helfen Sie den Tafeln direkt vor Ort. Einfach Spendentüte für 5 Euro in Ihrem Rewe-Markt kaufen und die lokalen Tafeln unterstützen. Rewe, dein Markt. Herzlichen Glückwunsch zum 100. Wie 100? Ich bin erst 36. Sie haben trotzdem gewonnen. Und Sie können das auch, denn bei Aral tankt jetzt jeder 100. Payback-Kunde gratis. Einfach Payback-Karte einsetzen und gewinnen. Alle Infos unter aral.de. Viel Glück. Aral. Alles super. Bei der The Voice of Germany Rubbellos-Aktion von Aldi Süd kannst du jetzt auch ohne Gesangstalent gewinnen. Zum Beispiel 4x 10.000 Euro, Costa-Kreuzfahrten und eine Reise zur The Voice of Germany Finalshow. Mehr Infos bei Aldi Süd und auf dasgroßebuzzern.de. Sie verzehrte sich nach ihm und sog alles in sich auf. Sie konnte einfach nicht genug bekommen und drückte erneut die Cappuccino-Taste. Der De'Longhi Kaffee-Vollautomat mit Direktwahltasten und patentiertem Milchaufschäumsystem. Jetzt ab 549 Euro. Gefunden auf otto.de. Wussten Sie eigentlich, dass wir Biere von den besten Braumeistern der Welt führen? Ach toll, wer sind Sie denn? Wir sind Real. Bis Samstag von Bitburger verschiedene Sorten. Je 20 mal 0,5 Liter Kasten nur 9,49 Euro. Hin zum Craft Beer Baltic Double je 0,33 Liter Flasche nur 2,49 Euro. Jeweils zuzüglich Pfand. Real, der beste Wochenmarkt Deutschlands. Weniger ist mehr? More ist mehr. Die Fiat More Sondermodelle. Mehr Ausstattung, mehr Fahrspaß und bis zu 5.060 Euro Kundenvorteil. Zum Beispiel der Fiat Tipo More. Jetzt schon ab 89 Euro im Monat finanzieren. Bei Ihrem teilnehmenden Fiat-Partner. Milka-Schokolade. Die 270-Gramm-Tafel 36% billiger. Nur 1,89 Euro. Lidl lohnt sich. Antenne Bad Kreuznach präsentiert die SG Eintracht Bad Kreuznach in der Verbandsliga Südwest. Nächstes Heimspiel am Sonntag, den 19. November um 14.30 Uhr gegen den ASV Winnweiler. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Glotze aus, Friedrich-Möbus-Stadion an. Volle Power für unser Verbandsliga-Team. Am Sonntag um 14.30 Uhr gegen den ASV Winnweiler. Die Punkte bleiben zu Hause. Frischer Paprikamix, 500 Gramm, 20% billiger, nur 79 Cent. Lidl lohnt sich. 88,3. Baby, I want something else. I'm not listening. something else to get me through this life. Baby, I want something else. Not listening when you say Merkel in Berlin Tag und Macht. Die GroKo-Show. Heute Nacht sollen die Sondierungsgespräche zur Jamaika-Koalition enden. Alle bereiten sich auf harte Verhandlungen vor. Ich setz mir zur Verhandlung dicke Lärmschützer auf die Ohren. Warum? Damit der Christian Lindner mir keins mehr abkauen kann. Einmal und nochmal. Was denn ihr? Warum tackern Sie Ihre Hose am Stuhl fest? Damit Sie mich beim Verhandeln nicht so einfach über den Tisch ziehen können. Und was ist in der Kiste, Seehofer? Ein paar hundert Stück Seife. Wozu? Falls das gleich wieder ständig heißt, eine Hand wäscht die andere. Allen Schwierigkeiten zum Trotz verbreitet Angela Optimismus. Also bei den vielen Streitpunkten schafft mir das heute nie. Wir müssen den Verhandlern von FDP und Grünen bloß was geben, dass sie zu willenlosen Ja-Sagern macht. Haben's dafür irgendeine Droge? Klar, die Droge heißt Ministerposten. Wir müssen uns einigen, das kann doch nicht ewig so weitergehen. Warum nicht? Dann hat das Land in den nächsten 4 Jahren eben keine Bundesregierung. Sondern? Eine Bundessondierung. Mutti kann's nicht lassen. Berlin Tag und Macht. Auch morgen wieder. Auf Antenne Bad Kreuznach. Präsentiert von SCM Rädergalerie. Ihr Reifeneinlagerer und Felgendoktor in Bad Kreuznach. Wolfsheimer Straße 5. You know.

aber auch sie müssen gut gesehen werden, wenn sie im Straßenverkehr unterwegs sind. Und wenn Sie noch was entdeckt haben, Staus oder Blitzer, dann können Sie es uns natürlich gerne melden. Rufen Sie uns einfach an dafür auf der 08000 4x die 833 oder Sie schicken uns eine Sprachnachricht per WhatsApp ins Studio, geht auch an die 0152 33 4x die 833. Gute Fahrt und kommen Sie sicher an. Der schnellste Verkehrsservice an Rhein und Nahe. Mit dem Salinenbräu. Lecker, frisch und hausgebraut. Das Original aus dem Brauwerk. Überall im Handel. Das Antennewetter. Das ist ziemlich grau an diesem Donnerstag. Ja, wir starten mit einigen Wolken. Teilweise hält sich auch noch ein bisschen Frühnebel rund um Bad Kreuznach und Niederoberstein. Und da, wo dieser graue Schleier momentan rumhängt, da bleibt es auch erstmal so. Andernorts kann es bis zum Mittag hin zumindest immer mal wieder kurzzeitig ein bisschen Sonne geben an Rhein und Nahe. Aber wirklich nur ganz vereinzelt. Regen erwarten wir aber nicht. Es bleibt bis auf Weiteres trocken. Aber es ist trotzdem so ein nasskaltes, ungemütliches Wetter heute Morgen irgendwie, ne? Die Temperaturen an der oberen Nahe gehen sie rauf bis auf 6 Grad, an der unteren bis auf 7 Grad und im Moment messen wir 5,4 in Veilbingert am Schmittenstollen, 4,2 Grad in Georg-Weierbach an der Klamm, 3,8 Grad in Niederoberstein und 5,3 in Bad Kreuznach am Kornmarkt. Das Antennewetter. Mit Schad Bad Kreuznach. Ihr Servicebetrieb rund ums Auto für Qualität und höchsten Sicherheitsanspruch. Autohaus Schad Bad Kreuznach. 88,3. Antenne Bad Kreuznach. Perfekt geweckt. Mit dem Autohaus Meuchel Reifenwechsel. Winterreifen pünktlich zur kalten Jahreszeit. Ihr Nissan Autohaus Meuchel in Sprendlingen. Spektakulärer Fahrzeugbrand gestern Abend in Bad Kreuznach. Wie gefährlich war das eigentlich wirklich? Sie haben es eben vielleicht bei uns in den Nachrichten auch gehört. Wir sprechen gleich nochmal drüber mit einem, der es wissen muss, weil er auch selbst dabei war. Der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach, Alexander Jodeleit. Gleich nach Johannes Oerding und 100 Leben. Ich bin Heiko Gille. Schönen guten Morgen, kommen Sie gut in diesen Donnerstag. Der erste Zigarettenrauch, dicht gefolgt vom Whiskyrausch und die große Liebe, die man nie vergisst. Am Anfang wollte keiner weg, doch dann haben auch wir entdeckt, dass Leben hinterm Ortsschild ist. Die Lehrer waren stets bemüht, freitags wurde vorgeglüht, nein, damals gab es keine Einsamkeit. Nie auf Nummer sicher gehen, Tag für Tag Geschwister sehen, jedes Alter hat auch seine Zeit. Wir haben viel erlebt, eine Geschichte, die uns ewig bleibt, und haben viel gesehen. Ich heute nicht so auf morgen fallen. Ist es nicht das, was zählt? Eine Zeit, die gut für 100 Leben reicht. Die gut für 100 Leben reicht. Unsere alten Straßen sehen aus, als blieb die Zeit hier stehen. Ich fahr noch mal bei euch allen vorbei. Melle ist schon lange weg. Christian bringt seinen Sohn ins Bett und Ben und ich haben eigentlich wenig Zeit. Kurz reingeschaut und viel gelacht und einer meiner Freunde sagt, ich sehe aus wie mein Vater, nur mit Bart. Alles so wie immer, so als wären wir wieder Kinder. Hier wegzugehen war richtig, doch auch hart. Wir haben viel erlebt, eine Geschichte, und haben viel gesehen, dass es gut für 100 Leben reicht. Und ohne unser Gestern würde ich mich heute nicht so auf morgen freuen. Ist es nicht das, was zählt? Eine Zeit, die gut für 100 Leben reicht. Was kommt, wir wissen nur, was ewig bleibt. Hey. Geschichte, die uns ewig bleibt. Wir haben viel gesehen. Das ist gut für 100 Leben reicht. Und ohne unsere Gäste würde ich mich heute nicht so auf morgen freuen. Ist es nicht das, was fehlt? Eine Zeit, die gut für 100 Leben reicht. Die gut für 100 Leben reicht. Johannes Oerding mit 100 Leben hier auf der Antenne. Schönen guten Morgen. Stellen Sie sich doch mal folgende Situation vor. Sie sind gerade mit Ihrem Auto unterwegs, mitten im Feierabendverkehr in einer vollen Innenstadt. Plötzlich kommt Qualm aus Ihrer Motorhaube, eine Stichflamme. Innerhalb von Sekunden steht Ihr Wagen in Flammen und Sie schaffen es gerade noch rechtzeitig herauszuspringen und sich in Sicherheit zu bringen. Ja, so oder so ähnlich hat sich das Ganze gestern Abend dargestellt in Bad Kreuznach. Ein Fahrzeugbrand mitten auf der Salinenstraße Höhe Badeallee. Und ein großer Einsatz der Feuerwehr. Es wurde die Straße abgesperrt in beiden Richtungen. Die Fahrzeuge mussten mitten auf der Salinenstraße wenden. Alexander Jodeleit, Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr, war dabei, hat das Ganze miterlebt. Eine wirklich unschöne Situation und auch sehr gefährlich, das Ganze. Wir wollten jetzt natürlich mal wissen, das ist ja natürlich auch so eine Situation, die jeden von uns treffen kann. Ein Fahrzeugbrand, ne? Kann man ja schlecht vorhersehen. Was kann man da am besten tun, um sich auch ja, bestmöglich in Sicherheit zu bringen? Also das Wichtigste ist, dass wenn man die Möglichkeit noch hat, das Fahrzeug so abzustellen, dass niemand gefährdet ist, dass es nicht übergreifen kann, eventuell, wenn man dafür noch die Zeit hat. Und auf alle Fälle das Fahrzeug verlassen. Keiner soll im Auto bleiben oder versuchen, irgendwelche Sachen noch zu retten, aus dem Handschuhfach rausräumen. Mhm. Denn man muss wissen, dass die Rauchgase, die bei einem solchen Brand im Auto entstehen, besteht hier fast nur aus Plastik, ja, sehr, sehr giftig und gefährlich sind. Und das ist also falscher Stolz, wenn man hingeht und sagt, hier, jetzt tue ich noch irgendwelche wichtige oder tolle CDs aus dem Handschuhfach räumen. Das soll man besser nicht machen, denn ein Atemzug reicht. Und dann hat man zumindest mal gesundheitliche Schäden davon getragen. Hm. Jetzt möchten wir natürlich auch wissen, wie ging es eigentlich dem Fahrer nach diesem Autobrand? Ja, den Fahrer, den haben wir dem Rettungsdienst übergeben müssen, wegen einem Schwächeanfall. Das ganze Erlebnis hat ihn aufgeregt und ja, das war halt ein bisschen mit den Nerven durch. Und deswegen musste der Rettungsdienst nach ihm schauen. Wie es ihm jetzt geht, weiß ich leider nicht. Da bekommen wir keine Rückmeldungen. Aber ich gehe schon davon aus, dass er das Ganze gut überstanden hat. Kann man verstehen, das ist ja auch nicht ohne. Also schauen Sie mal ins Internet auf unserer Antenne-Facebook-Seite. Wir haben da schon mal Bilder reingestellt, die uns die Feuerwehr geschickt hat. Zu sehen ist ein dicker Feuerball, Löschkräfte, die gerade bei der Arbeit sind. Also da kann man wirklich von Glück sagen, das Ganze ist nochmal gut ausgegangen. Der Autofahrer hatte wahrscheinlich gleich mehrere Schutzengel an Bord. Und ja, hoffen, dass das möglichst schnell nicht wieder passiert. Sowas, ne? Freddie Mercury, The Great Pretender. Schönen guten Morgen in die Region. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I'm doing well. My need is such. I pretend too much. But no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. A crown, pretend that you're still around. Yeah. Ooh, to hear when I feel what my heart can't conceive. like a clown, pretend that you're Schönen guten Morgen in die Region. 9.46 Uhr. Auf den Straßen kommen Sie überall gut durch. Wenn Sie irgendwas entdeckt haben, Staus oder Blitzer, rufen Sie uns gerne an. Die Nummer ist die 08000 4x die 833. Wir sagen es sofort an alle Hörer in der Region weiter. Das Wetter heute ziemlich trüb und diesig. So fängt es jetzt am Morgen schon an. Auch ein bisschen ungemütlich, nasskalt, ne? Und so wird sich's heute auch fortsetzen. Das Ganze bei Temperaturen bis maximal 7 Grad. Also da bleiben wir auch einstellig an Rhein und Nahe. Und hin und wieder gibt's mal ein bisschen Sonne zu sehen, aber wirklich nur ganz vereinzelt heute mal, ne? Gleich für 7 Musik von Miley Cyrus, Malibu und die Uhrzeit 9.47 Uhr. Schönen guten Morgen an diesem Donnerstag. Hallo, Jürgen Klopp hier. Heute ist ein Volltreffer im Netz gelandet. Und es ist kein Ball. Die drei neuen Opel On Sondermodelle Corsa, Mokka X und Astra. Top ausgestattet und bestens vernetzt mit WLAN direkt im Auto. Jetzt bis zu 3.000 Euro Preisvorteil sichern und ohne Zinsen finanzieren. Inklusive 5 Jahre Garantie. Nur bei teilnehmenden Opel-Partnern. Es gibt Prepaid. So? Ach nee, mein Datenvolumen ist schon wieder alle. Sag mal, kann ich mal kurz dein Handy haben? Bitte. Und es gibt Prepaid von der Telekom. Na klar, hier. Surf so viel du willst. Ich habe jetzt satte 15 GB extra Datenvolumen. Prepaid von der Telekom. Einmalig bis zu 15 GB geschenkt bekommen. Nur für kurze Zeit. Ab 9,95 Euro. Jetzt unter telekom.de. Lasst uns jeden Tag auch drunter spitze aussehen. Mit 3 für 2 kaufe 3 Teile aus der C&A Damen-Tageswäsche-Kollektion und bekomme das günstigste gratis. Nur bis zum 23.11. in deiner C&A-Filiale. C&A. Feel Good Fashion. Kinas, eine Sekunde mit verschmierter Scheibe bei Tempo 130 heißt 36 Meter Blindflug. Das sind genau 36 Meter zu viel. Mit dem Sonax Winterscheibenreiniger, dem Autobild-Testsieger, habt ihr immer alles im Blick. Den Verbrauch, die Kosten und vor allem den Verkehr. Der mega starke Winterscheibenreiniger, Sonax Antifrost und Klarsicht. Meine Beats, Hip-Hop pur. Meine Versicherung, Europa. Versicherung pur. Europa.de. Die große Jubiläumswoche bei Netto Markendiscount. Ja! Jeder Tag ein Preis-Superheld. Superhelden! Nur am mächtigen Donnerstag. Letter Original. Superhelden lecker! Die 600 Gramm Vorteilspackung für... 2 Euro? Nee, für nur 95 Cent. Dann geh doch zu Netto! Etwas Dunkles kommt auf uns zu. Etwas, dem sich keiner entziehen kann. Etwas, das uns alle in seinen Bann reißen wird. Nicht fürchten, sparen. Am Wochenende startet die Black Week mit den besten Angeboten des Jahres. Bei Saturn. 88,3. I never came to the beach, I stood by the ocean. Sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. Sky is more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. We watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life standing. it's supposed to be this high all summer long. I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am next to you. The sky's so blue in Malibu. Next to you. Schönen guten Morgen in die Region. Wir sprechen schon mal so ein bisschen über das Wochenende. Ja, zur Anlegermesse lädt nämlich die Sparkasse Rhein-Nahe übermorgen, also am Samstag ein. Auf dem Plakat ist ein großes Ortsschild zu sehen in Richtung Anlegen und Schluss mit Stilllegen. Also da ist wirklich jemand sehr kreativ gewesen. Tatsächlich gibt's im Augenblick nicht wenige Menschen, die aus ihrem Geld gar nichts machen. Das bestätigt auch Michael Ginz, Wertpapiervertriebsdirektor bei der Sparkasse Rhein-Nahe. Das ist schon eine Tendenz, die durchaus erkennbar ist, denn die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass in Zeiten eines niedrigen Zinsniveaus die Menschen nicht mehr so anlagefreudig sind, wie das vielleicht in den vergangenen Jahren war. Das liegt sicherlich auch daran, dass es auf klassischen Anlageformen, wie zum Beispiel einem Sparbuch oder auf einem Festgeld, natürlich nicht mehr recht hohe Zinssätze gibt. Und wer sich nicht intensiv damit beschäftigt, der legt es vielleicht erstmal unter das Kopfkissen oder lässt es eben auch auf dem Konto schlummern. Ja, kann man die Menschen auch irgendwo verstehen, ne? Aber es gibt ja wirklich schöne Anlageformen, deshalb muss das gar nicht sein. Ja, es gibt eine Vielzahl von Anlageformen. Das klassische Sparbuch hatte ich bereits erwähnt. Darüber hinaus bieten wir in der Sparkasse natürlich das komplette Potpourri an Anlageformen. Ob das jetzt im Aktienbereich ist, ob das im Rentenbereich ist, natürlich auch im Bereich von Immobilien. Wir müssen, wie gesagt, immer berücksichtigen, dass es hier darum geht, eine maßgeschneiderte Lösung für den Kunden zu erarbeiten. Jährlich beispielsweise ein Check-up-Gespräch durchzuführen, damit wir auch hier an den Stellschräubchen drehen können und für den Kunden wirklich die Anlageform finden, die für ihn passend ist. Auf der Anlegermesse der Sparkasse Rhein-Nahe gibt es reichlich Gelegenheit, sich zu informieren. Der erste titelt unter dem Motto, es lebe die Vielfalt, entdecken Sie neue Anlagehorizonte. Und hier geht es insbesondere auch darum, neben klassischen Anlageformen neue Möglichkeiten zu präsentieren. Und wir möchten auch aufzeigen, dass es neben dem klassischen Zins heute weitere Möglichkeiten gibt, Erträge zu generieren. Beispielsweise unter dem Motto, Dividende ist der neue Zins. Oder auch, dass man eben eine Strategie fährt, die besagt, dass nicht alle Eier in einen Korb gelegt werden und sozusagen auch Risiko gestreut wird. Wir wollen auch zeigen, wie Vermögen gesichert und sinnvoll übertragen wird. Die Anlegermesse ist übermorgen am Samstag von 11.30 Uhr bis 18 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Rhein-Nahe auf dem Kornmarkt geöffnet. Top informiert über die Region. www.antenne-kh.de Antenne Bad Kreuznach. So still, dass jeder von uns wusste, dass hier ist. Und ein Leben und es war so still, dass jeder von uns ahnte, hierfür gibt's kein Wort, das jemals das Gefühl beschreiben kann. so verloren, gingst du fort. Ich hab so viel gehört und doch kommst niemals bei mir an. Das ist der Grund, warum ich nachts nicht schlafen kann. Wenn ich auch tausend Lieder vom Vermissen schreibe, heißt das noch nicht, dass ich verstehe, warum dieses Gefühl für immer bleibt. So laut die Stunden nach dem Aufschlag, als es galt, das alles zu erfassen und verstehen. Ich hab so viel.